Hallo, mein Herz allerliebster. Das ist die erste Folge des Klopsi-Cast und ich sitze jetzt hier gerade in meinem Sessel und erzähle dir Sachen. Aber heute nicht so viel, weil ich muss bald schlafen und muss auch noch ein bisschen was lernen und will auch noch mit dir telefonieren. Ich will dir nur sagen, wie das Leben jetzt gerade ist und es ist eigentlich, könnte es so schön sein, wenn du da wärst, weil draußen die tief hängenden Wolken vorbeiziehen und es ist Herbst, der schönste Herbst, der melancholische Herbst, der, den man eigentlich gerne haben möchte. Ja, mit den vertrockneten Blättern, die langsam vom Wind und vom Regen auf den Boden getrieben werden und mit den Wassertropfen, die einem so aufs Gesicht klatschen und einen melancholisch und traurig und auch ein kleines bisschen genervt machen. Und wenn man dann hier drin sitzt und seinen Tee trinkt und aus dem Fenster schaut und das Ganze bei gedämpftem Licht und trauriger Musik, das ist eigentlich ganz schön. Du weißt schon, sich an der Melancholie erfreuen können. Das können ja nicht so viele, aber wir beide können das. Und deswegen sind wir auch so ein Oli-Oli-Super-Team. Naja, aber jetzt sind wir gar nicht zusammen und müssen alleine melancholisch sein. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich habe in den letzten Tagen noch nicht oft genug gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass wir beide jetzt getrennt leben müssen. Naja. Ich werde jetzt jedenfalls, und ich hoffe, ich kriege das hin, aber ich nehme es mir ganz fest vor, dir jeden Tag noch so ein kleines Gute-Nacht-Dings hier aufnehmen, das du dann anhören kannst und ein zufriedener Junge sein kannst, weil du eine Frau hast, die hier auf dich wartet und dich ganz arg liebt. Ja, da ich das nämlich tue. Und ich will, dass du jetzt sofort hierher kommst. Ich weiß, das habe ich auch noch nie gesagt. Aber nun, so ist es. Ich bin ja gerade etwas irritiert von diesem Aufnahmeding, weil es irgendwie komische Sachen macht. Aber nun, ich nehme einfach weiter auf und das Gute ist, dass du mich hier gar nicht unterbrechen kannst und mir gar nicht widersprechen kannst und ich deswegen einfach jetzt dich quälen könnte mit Dingen, die ich dir so erzähle. Aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Und ich verspreche dir, das nächste Mal überlege ich mir auch genauer, was ich sage, aber das soll ja heute quasi nur eine kleine Einführung sein und dich auf das gefasst machen, was dann kommt. Ja, naja, und ich dachte mir heute so als kleine Einführung, kann ich ja mal versuchen, dir ein Schlaflied zu singen, das du dann gleich zum Schlafen anhören kannst. Und deswegen mache ich das jetzt. Obacht! Unter jeder Leid, staut der Kleine auf Wasserziegelein. Der Ziegelein ist gefroren am Lein. Das wird sein Dorf. Die Soundqualität ist vielleicht nicht so toll und ich bin noch nicht eingesungen oder so, aber ich habe ungefähr alle Liebe, die ich besitze, da reingemacht. Also solltest du dir das immer denken, wenn du das anhörst. Also genau genommen dieses eine Mal, dass du das anhörst, und heute Abend. Nun, jetzt habe ich aber gerade so eine Art trauriges Lied gehört von My Dying Bride. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, du magst sie nicht so besonders, aber falls du sie doch magst, doch, du magst die neueren Sachen wieder, weil die wieder etwas härter sind, genau. Ja. Aber das Lied passt irgendwie gerade zu der Situation und wenn du kannst, dann hörst dir bei gedämpftem Licht und mit Blick auf das herbstliche Herbstdingsen draußen an und dann wirst du verstehen, wie ich mich fühle. Das hänge ich dir jetzt noch hinten dran. Und ich wünsche dir eine ganz gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön und denk dran, dass ich dich über alles liebe. Und ganz viele Grüße von deinen Hasen.